Die Insel der Zwerge. Wir beginnen unsere Tour auf der kleinen Insel Flores in Indonesien. Vor Millionen von Jahren war der Meeresspiegel rund um Flores sehr viel niedriger als heute. An vielen Stellen, wo jetzt Wasser ist, befand sich trockenes Land, sodass Flores viel näher am Festland lag. Und deshalb konnten sich irgendwann die ersten neugierigen Menschen und große Tiere wie Elefanten bis zu der Insel durchschlagen. Doch dann stieg der Wasserspiegel und schnitt Flores vom Festland ab. Menschen wie Elefanten saßen plötzlich auf der Insel fest. Leider hat Flores eine geringe Fläche. Es gab dort nicht viel zu essen. Und so fanden zuerst diejenigen, die am meisten Nahrung brauchten, nicht mehr genug Verpflegung. Die größten Menschen und die größten Elefanten. Die kleineren, die nicht ganz so großen Hunger hatten, überlebten. Wenn nun ein kleiner Mann und eine kleine Frau ein Baby bekamen, dann war dieses oft besonders klein. Natürlich hatten nicht alle Neugeborenen die gleiche Größe. Sie unterschieden sich ebenso wie heutige Babys. Es gab kleine und es gab noch kleinere. Und da die Nahrung immer noch knapp war, überlebten jeweils nur die Kleinwüchsigeren. So verringerte sich die Körpergröße der Menschen und der Elefanten auf der Insel von Generation zu Generation, bis sie schließlich zu Zwergmenschen und Zwergelefanten geschrumpft waren. Dieses langsame Schrumpfen ist ein schönes Beispiel dafür, wie Evolution funktioniert. Die Evolution erklärt nicht nur, warum die Menschen und Elefanten von Flores so klein waren. Sie erklärt die Entwicklung jeder einzelnen Tier- und Pflanzenart. Sie erklärt, warum Giraffen einen so langen Hals haben, weshalb Füchse so schlau sind und wieso Stinktiere stinken. Wenn mehrere Giraffen auf die Blätter eines Baumes scharf waren, dann machte die mit dem längsten Hals das Rennen, weil sie an die saftigsten Blätter in der Krone herankam. Sie wurde satter als die anderen und bekam mehr Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs hatte ebenfalls lange Hälse. Im Wettstreit um Beutetiere gewannen die Füchse, die schlauer waren als ihre Kollegen. Auch sie bekamen mehr Babys. Und diese Fuchsbabys waren ebenfalls schlauer. Versuchte einer dieser schlauen Füchse, ein Stinktier zu jagen, ließ er vermutlich das Tier mit dem ekligsten Geruch laufen. Das stinkigste Stinktier überlebte also und bekam noch stinkigeren Nachwuchs. Puh! Natürlich gingen diese Entwicklungen nicht ruckzuck über die Bühne. Die Evolution erstreckt sich über unendlich viele Generationen. Stinktiere wurden nicht über Nacht stinkig. Dafür brauchten sie Jahrtausende. Und genauso lange dauerte es, bis die Menschen und Elefanten auf der Insel Flores so klein wurden. Das ist ganz anders als im Märchen. Dort schluckt man einen Hexentrank und ist, schwupps, winzig klein. Oder man wird ein Frosch, auch wenn man vorher ein Prinz war. Tatsächlich dauerten die Veränderungen auf Flores so lange, dass niemand sie bemerkte. Jede Generation von Menschen und Elefanten war nur ein winziges Stück kleiner als die Elterngeneration. Und da niemand 1000 Jahre alt wurde, bemerkte auch niemand, was da passierte. Und damit sind wir bei einem der wichtigsten Gesetze des Lebens. Viele winzige, unmerkliche Veränderungen ergeben am Ende, nach urlanger Zeit, einen großen Wandel. Das trifft übrigens nicht nur auf die Evolution zu, sondern lässt sich überall in der Natur beobachten. Stell dir zum Beispiel ein kleines Wasserrinnsal vor, das auf einen dicken Felsen tröpfelt. Man sollte doch meinen, dass der Fels sehr viel stärker ist als das Wasser. Schließlich fließen die Tropfen ja nur an ihm herunter, ohne ihn in irgendeiner Weise zu verändern. Wenn du jedoch nach ein paar tausend Jahren wiederkommen würdest, könntest du eine tiefe Rinne im Gestein sehen. Ein einzelner Tropfen macht keinen sichtbaren Unterschied. Millionen von unermüdlichen Tropfen schon. Sie erweisen sich am Ende als die stärkeren.